Du aber lass aus der Gesamtheit der Israeliten deinen Bruder Aaron nebst seinen Söhnen zu dir herantreten, damit er mir Priesterdienst tue, Aaron, Nadab und Abihu, Eleasar und Itamar, die Söhne Aarons. Und du sollst für deinen Bruder Aaron heilige Kleider anfertigen, zur Ehre und herrlichen Zier. Und rede mit allen Kunstverständigen, die ich mit künstlerischem Geist erfüllt habe, dass sie die Kleider Aarons anfertigen sollen, damit man ihn weihen und er mir Priesterdienst tun kann. Dies aber sind die Kleider, die sie anfertigen sollen: Tasche, Schulterkleid, Obergewand, Leibrock aus gewürfeltem Zeug, Kopfbund und Gürtel. Und sie sollen deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen heilige Kleider anfertigen, damit er mir Priesterdienst tue. Und zwar sollen sie dazu das Gold, den blauen und roten Purpur, den Karmesin und den Byssus verwenden. Sie sollen aber das Schulterkleid anfertigen aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus, in Kunstwerkerarbeit. Zwei mit ihm verbundene Schulterstücke soll es haben, an seinen beiden Enden soll es mit ihnen verbunden werden. Und die Binde, die sich behufs seiner Anlegung an ihm befindet, soll von gleicher Arbeit sein und ein Ganzes mit ihm bilden, aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus. Hierauf sollst du die beiden Schohamsteine nehmen und in dieselben die Namen der Israelssöhne eingraben, 6 ihrer Namen auf den einen Stein und die 6 übrigen Namen auf den anderen Stein, nach der Reihenfolge ihrer Geburt. Mittels Steinschneiderarbeit, Siegelstecherkunst, sollst du die beiden Steine gravieren, nach Maßgabe der Namen der Israelssöhne, und sollst sie mit einem Flechtwerk von Golddraht einfassen. Diese beiden Steine sollst du auf den Schulterstücken des Schulterkleids befestigen, als Steine des gnädigen Gedenkens an die Israeliten, so soll Aaron ihre Namen auf seinen beiden Schultern vor Jahwe tragen, dass ihrer gnädig gedacht werde. Ferner sollst du Goldgeflechte anfertigen und 2 Kettchen von gediegenem Gold, in Gestalt von gedrehten Schnuren sollst du sie herstellen und sollst diese aus Schnuren gefertigten Kettchen an den Geflechten befestigen. Weiter sollst du eine Orakeltasche anfertigen, in Kunstwerkerarbeit. So wie das Schulterkleid gearbeitet ist, sollst du sie anfertigen, aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus sollst du sie anfertigen. Viereckig soll sie sein, doppelt gelegt, je eine Spanne lang und breit. Und du sollst sie besetzen mit einem Besatze von Edelsteinen in 4 Reihen, ein Karneol, ein Topas und ein Smaragd sollen der Reihe nach die erste Reihe bilden, die zweite Reihe ein Karfunkel, ein Saphir und ein Jaspis, die dritte Reihe ein Hyakint, ein Achat und ein Amethyst, die vierte Reihe ein Chrysolith, ein Schon und ein Onyx, umgeben von Goldgeflecht sollen sie den Besatz bilden. Und der Steine sollen entsprechend den Namen der Israelssöhne 12 sein, entsprechend ihren Namen, in einem jeden soll der Name eines der 12 Stämme mittels Siegelstecherarbeit eingegraben sein. Sodann sollst du an der Tasche die schnurenartig gedrehten Kettchen von gediegenem Gold anbringen und sollst an der Tasche 2 goldene Ringe anbringen, indem du die beiden Ringe an den beiden Enden der Tasche befestigst. Hierauf sollst du die beiden goldenen Schnuren an den beiden Ringen an den Enden der Tasche befestigen, die beiden Enden der beiden Schnuren aber sollst du an den beiden Geflechten befestigen und diese dann an den Schulterstücken des Schulterkleids auf dessen Vorderseite befestigen. Ferner sollst du 2 goldene Ringe anfertigen und sie an den beiden Enden der Tasche befestigen, an ihrem inneren, dem Schulterkleide zugewendeten Rand. Weiter sollst du 2 goldene Ringe anfertigen und sie an den beiden Schulterstücken des Schulterkleids ganz unten an seiner Vorderseite befestigen, da, wo es mit den Schulterstücken zusammenhängt, oberhalb der Binde des Schulterkleids. Und man soll die Tasche mit ihren Ringen mittels Schnuren von blauem Purpur an die Ringe des Schulterkleids anketten, so dass sie über der Binde des Schulterkleids liegt, so wird die Tasche unbeweglich auf dem Schulterkleid aufliegen. Und Aaron soll die Namen der Israelssöhne an der Orakeltasche auf seiner Brust tragen, wenn er hineingeht ins Heiligtum, im Angesicht Jahwes, damit er ihrer allezeit gnädig gedenke. In die Orakeltasche aber sollst du die Urim und die Tummim tun, damit sie auf der Brust Aarons liegen, wenn er hineingeht vor Jahwe, und so soll Aaron das Orakel für die Israeliten beständig vor Jahwe auf seiner Brust tragen. Und das Obergewand zum Schulterkleide sollst du ganz und gar aus blauem Purpur anfertigen, so, dass sich eine Öffnung für den Kopf in ihm befindet. Diese seine Öffnung soll rings von einem angewebten Saume eingefasst sein, eine Öffnung, wie die eines Panzerhemdes, soll es haben, damit es nicht zerreißt. An seinem Saume aber sollst du Granatäpfel aus blauem und rotem Purpur und Karmesin anbringen, an seinem Saume ringsum, und inmitten derselben goldene Glöckchen, so, dass immer ein goldenes Glöckchen und ein Granatapfel ringsum am Saume des Obergewands miteinander abwechseln. Und Aaron soll es tragen, um den heiligen Dienst zu verrichten, und man soll es klingen hören, wenn er hineingeht ins Heiligtum vor Jahwe und wenn er herauskommt, damit er nicht sterbe. Ferner sollst du ein Stirnblatt von gediegenem Gold anfertigen und darauf in Siegelstecherarbeit eingraben, geheiligt dem Jahwe, und sollst es an einer Schnur von blauem Purpur befestigen, damit es sich am Kopfbund befinde, an der Vorderseite des Kopfbundes soll es sich befinden. Es soll aber auf der Stirn Aarons liegen, damit Aaron so die Verfehlungen in Betreff der heiligen Dinge, aller der geweihten Gaben, welche die Israeliten darbringen werden, auf sich nehme. Beständig soll es auf seiner Stirn liegen, damit es sie wohlgefällig mache vor Jahwe. Den Leibrock aber sollst du aus Byssus würfelförmig gemustert weben und sollst einen Kopfbund aus Byssus anfertigen, sowie einen Gürtel in Buntwerkerarbeit. Und für die Söhne Aarons sollst du Leibröcke anfertigen und Gürtel für sie anfertigen und hohe Mützen für sie anfertigen, zur Ehre und zur herrlichen Zier. Und du sollst Aaron und seine Söhne damit bekleiden und sollst sie salben und ihnen die Hand füllen und sie weihen, damit sie mir Priesterdienst tun. Und fertige ihnen linnene Beinkleider zur Bedeckung der Schamteile, von den Hüften bis zu den Schenkeln sollen sie reichen. Und Aaron und seine Söhne sollen sie tragen, wenn sie in das Offenbarungszelt hineingehen und wenn sie an den Altar herantreten, um den Dienst im Heiligtum zu verrichten, damit sie nicht Schuld auf sich laden und sterben müssen. Solches gelte ihm und seinen Nachkommen als eine immerwährende Verpflichtung.